Zwei Stunden später mussten wir auf den Sportplatz. Rupert trug sich einen Lichtschutzfaktor auf und ich machte mir Gedanken. Rupert, wenn du sagen müsstest, wo du auf einer Beliebtheitsskala von 1 bis 200 stehst, wo würdest du dich hintun? Ist 200 gut oder mies? Ich würde sagen, dass du ungefähr auf Platz 154 bist. Ich sehe mich so auf Platz 19 oder 20. Ich habe sogar eine Chance auf den Spitzenplatz bis zum Jahresende, wenn alles so läuft, wie ich hoffe. Und wer ist auf dem letzten Platz? Hey Leute, wollt ihr meine geheime Warze sehen? Finlay wurde mindestens einmal im Monat aus Hygienegründen nach Hause geschickt und sieht bescheuert aus. Feuerrote Haare, eine fette Brille und ein echter Freak. Seht genau hin, die hat sogar ein Haar drauf. Was ist denn das für eine Farbe? Helft ihr mir, sie zu taufen? Na schön, Ladies. Alle herkommen. Legt bitte das Strickzeug weg, es geht los. Komm, wir müssen jetzt aufstehen. Alle gut zuhören. Ich bin Coach Malone und ich bin euer Sportlehrer. Sport gehört zu meinem Leben wie das Aufwachen am Morgen. Und ins Bad zu gehen. Ich lebe und atme Leibesertüchtigung. Wer macht mit? Wollt ihr Spaß haben? Ja! Okay, hervorragend. Also wir teilen euch auf in zwei Teams. Ihr zwei darüber, du darüber. Ja, ihr drei auf die Seite. Gut, auf dieser Seite ist das Team mit den T-Shirts. Ja. Und ihr? Zieht sie aus. Ah, toll. Wieso immer wir? Ich hasse es. Er will nur, dass sich Kinder wie wir richtig mies fühlen. Was meinst du mit Kinder wie wir? Na schön, fangen wir mit einem kleinen Spiel an. Es heißt Gladiator. Das Spiel hieß Gladiator. Weil die großen Jungs, die mit den T-Shirts, und kleine Jungs ohne T-Shirts über den Sportplatz jagen durften und nur das eine Ziel hatten, uns umzuhauen. Wir rannten um unser Leben und hatten keine Chance. Nicht gut. Oh Mann, wir sind doch nie im Leben schneller als die. Müssen wir auch nicht. Wir müssen nur schneller sein als Chirac. Rupert und ich retteten uns unter die Sportplatztribüne und hatten Todesangst. Ob die uns gesehen haben? Niemals. Die haben es auf den mit dem Hinkefuß abgesehen. Wir warten hier, bis die Stunde um ist, weil ich dieses Spiel garantiert nicht mitmache. Das ist unfair. Das sind echt alle Neandertaler in einer Mannschaft. Das ist barbarisch. Total barbarisch. Wir hatten sie gar nicht gesehen. Ein, sagen wir mal, ganz hübsches Mädchen saß auch unter der Tribüne und las in einem Buch. Auch sie machte mir Angst. Diese Bude ist intellektuelles Brachland. Aber schön, dass sich hier jemand mehr für seinen Geist interessiert als für seinen Körper. Ihr Mädchen sollt doch bloß Seil springen. Wieso versteckst du dich? Schmerzvermeidung. Es beginnt in der Junior High School, versteht ihr? Man ist kein Kind mehr, wird nicht mehr verhätschelt, man wird nicht mehr nach Intelligenz eingeteilt. Auf den Schwachen wird rumgehackt. Und Mädchen, die man seit dem Kindergarten kennt, reden auf einmal nicht mehr mit dir. Okay, also, du scheinst ja verstanden zu haben, wie es hier läuft. Dann kannst du jetzt wieder in dein Buch gucken. Eigentlich sind wir hier nur in einem etwas besseren Knast. Ganz runter! Du bist eine Maschine! Da stecken einen die Erwachsenen rein, wenn man diesen total peinlichen Übergang vom Kind zum Teenager vor sich hat, nur damit sie das nicht mit ansehen müssen. Hi, ich bin Angie. Tolle Geschichte. Wir müssen jetzt wieder abhauen. Wieso? Ist doch eigentlich super hier. Es ist sogar perfekt. Hier habe ich nämlich die 6. Klasse überlebt. Und ein paar Gleichgesinnte wären nicht übel, damit ich auch die 7. überstehe. Ist das die Pfeife? Ich fürchte, ich höre die Pfeife. Wir müssen jetzt gehen. Wieso gehen wir? Die können uns hier auf dem freien Feld locker umlegen. Zieh dein Hemd an. Dann denken die, wir sind in ihrem Team. Abgesehen davon stecke ich lieber Prügel ein, als dass mich jemand mit der Tante sieht. Glaub mir, das wäre 100% sozialer Selbstmord. Ich habe noch nie so lange mit einem Mädchen geredet. Wow. Sieh dir das an. Mein Blick fiel auf eine völlig verschimmelte Scheibe Schweizer Käse, die mitten auf dem Asphalt bei den Sportplätzen lag. Ist das Käse? Ich wollte sie mir gerade näher anschauen, als plötzlich Chirac wie ein Racheengel vor uns stand. Stopp! Oh Gott, Mann! Fast hättest du den Käsefluch. Den was? Den Käsefluch. Niemand weiß genau wann oder wie. Aber eines Tages ist dieser Käse wie aus dem Nichts auf dem Asphalt aufgetaucht. Niemand wusste, wem er gehört. Niemand hat ihn angefasst. Niemand hat ihn weggeworfen. Und so blieb er da liegen und wurde mit jedem Tag schimmliger und bedrohlicher. Dann, eines Tages, machte ein Junge namens Darren Walsh den größten Fehler seines Lebens. Darren hat den Käse angefasst! Nein, gar nicht. Ich habe ihn nur angeguckt. Wirklich. Darren hatte den Käsefluch. Das war schlimmer als die grauenvollste Pest. Er wurde von allen verstoßen. Man kann den Käsefluch nur loswerden, wenn man ihn an jemand anderes weitergibt. Oh, sieht ja echt cool aus. Wahnsinn, die Farbe steht dir total gut. Und so begann der Käsefluch-Wahnsinn. Ein Freund gegen den anderen. Bruder gegen Schwester. Es war Wahnsinn. Doch dann hat den Fluch ein französischer Austauschschüler namens Jacques Moreau mitgenommen. Jacques hat den Käsefluch. Den Käsefluch? Comment? Je comprends pas. Pourquoi vous partez? Qu'est-ce que ça veut dire, der Käsefluch? Dumm gelaufen für Jacques. Niemand hat ihm erklärt, was der Käsefluch ist. Gott sei Dank ist er zurück nach Toulouse gegangen und hat den Käsefluch mitgenommen. Und so liegt der Käse immer noch da und wartet darauf, dass das nächste Opfer vorbeikommt. Wow. Das ist ein ganz furchtbarer Ort.